Sellner und sein Mentor Kubitschek teilen die reale Lebenswelt in Deutschland in Fremde und Eigene, wobei das Fremde als unerwünscht gilt und es daher einer Remigration zugeführt werden müsse. Sellner ist ein rechtsextremer Werbeprofi, der es meisterhaft versteht, die sozialen Netzwerke und vor allem TikTok für die Verbreitung seiner Propaganda zu nutzen. Anfänglich hat die AfD Wert darauf gelegt, sich von der identitären Bewegung abzugrenzen. Es gibt sogar einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur identitären Bewegung Deutschlands, der bis heute gültig ist. Aber über Kubitschek ist Sellner immer mehr in das ideologische Herz der Partei vorgedrungen. Und auch der Abend in Potsdam zeigte die Annäherung zwischen Sellner und der AfD. Rassismus des monoethnischen Staates. Der Masterplan, den Sellner in Potsdam vorstellte, dreht sich um die Idee eines monoethnischen Staates. Nach der Veröffentlichung der Recherche hat Sellner den Vortrag aus dem Landhaus in Potsdam aus dem November letzten Jahres nochmal gehalten und veröffentlicht. Das Video wurde auf der Plattform Rumble.com am 13. Januar 2024 hochgeladen. Der Satz zur Remigration von nicht assimilierten Staatsbürgern durch maßgeschneiderte Gesetze als Jahrzehnteprojekt fehlt allerdings in dieser Nachstellung. Das Spannende ist, dass Sellner offenbar denkt, er könne damit die Harmlosigkeit seines Vortrages beweisen. Doch da irrt der eigentlich blitzgescheite Ideologe. Sellner erklärt, dass ein ominöser Bevölkerungsaustausch die größte Gefahr darstelle, denn bald werde über die ethnische Wahl die Situation erreicht, dass die eingebürgerten Migranten größere politische Macht hätten als die Urbevölkerung und diese von ihnen überstimmt würde. Sellner behauptet, die multikulturellen Gesellschaften seien gescheitert, sowohl in Hinsicht auf Wirtschaft und Kriminalität wie auch in puncto Korruption. Der letzte Aspekt ist nicht frei von Ironie. Sellner nutzt oft Ungarn unter der autoritären Führung des Ministerpräsidenten Viktor Orban als Paradebeispiel für einen Staat, der die ethnokulturelle Identität schütze und somit für eine solide Amtsführung stehe. Ende März demonstrieren tausende Menschen in Budapest, da ein Tonband zeigt, dass die ungarische Regierung in einen Skandal verstrickt ist, indem es um Pädophilie und Korruption geht, wie unter anderem der Spiegel mit dem Titel »Warum ein brisantes Tonband Viktor Orban bedroht« beschreibt. Bei der Auflistung von Transparency International für das Jahr 2023 belegt Ungarn Platz 76 von 180 Ländern und gilt als das korrupteste Land innerhalb der Europäischen Union. Nur über eine Rückdrehung des Bevölkerungsaustauschs durch Remigration sei zu verhindern, dass über die ethnische Wahl die nicht assimilierten Staatsbürger gegen die Interessen der einheimischen Bevölkerung stimmten.